Steinbinder mit Gitarre. Rentner, der Herr Steinbinder. Heute ist Donnerstag, der 8.8.2013 und hier ist euer Kamur Romakanski mit Romakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik. Ich heiße alle, die jetzt im Moment zuhören, herzlich willkommen live aus dem Studio Wedding. Ja, und später gibt es das Ganze dann auch im Archiv natürlich zum Nachhören oder Runterladen, je nachdem, was ihr damit machen wollt. Ich habe ja früher immer diese Sendung angekündigt mit freundlicher Unterstützung von Radio Talentfabrik. Ich muss leider sagen, dieses Radio gibt es nicht mehr, die Talente sind ausgegangen. Der Radiobetrieb wurde eingestellt. Nichtsdestotrotz gibt es uns weiterhin oder wieder. Jetzt immer über so einen ganz geheimen Stream. Ja, ich habe heute hoffentlich sehr gute Musik für euch zusammengestellt unter dem Motto Sommerhit, was auch immer das bedeutet, keine Ahnung. Aber ich kann euch sagen, über Wankelmut, DJ Kotze, Avicii und, ist so einiges am Start. Einiges werdet ihr bestimmt kennen, das andere vielleicht nicht. Egal, wir lernen uns jetzt kennen bei unserer wunderbaren Reise durch die elektronische Musik. Natürlich sollte das heißen, durch die Welt der elektronischen Musik. Auf eure Ohren bekommt, nennt sich The Double X Intro Remix. Ja, The Double X mit Intro Remix. Das kann sich ganz passen so für ein eigenes Intro. Ich muss auch noch lernen, das Mikrofon immer richtig an meinen Mund heranzuhalten. Aber das kriegen wir alles hin. Wie gesagt, wir haben jetzt schöne 2 Stunden vor uns. Und ihr kennt mich ja, viel gelabert wird dabei eh nicht, außer am Anfang, kurz mal in der Mitte und am Ende dann nochmal. Fällt mir noch was ein? Nö, das war's jetzt erstmal. Viel Spaß noch mit The Double X Intro Remix. Und danach kommt dann auch schon Exhuma Bill. bis zum Ende Bill von Exhumer. Wir machen auch gleich weiter mit einem ziemlichen besonderen Lied, und zwar Sonderling mit Sonderling. We'll be right back. geht weiter mit Mangu, Good Morning. Auch ein ziemlich fetter Track, wie ich es finde. Viel Spaß damit und ja, euch allen guten Morgen da draußen. Leute, es ist Sommer und wenn ich mir gerade dieses Lied so anhöre und denke, naja, Sommer, dann würde ich das gerne morgens in der U-Bahn oder S-Bahn hören. Wenn gerade die Sonne aufgeht, und da komme ich auch gleich zum nächsten Song, der heißt nämlich Sun mit Horizon. Thank you. ist das cool. Ich spüre gerade einen Hauch von Wind an meinem Rücken. Ihr müsst dazu wissen, ich sitze gerade so schön mit dem Rücken zur Tür, die offen ist, aber natürlich der Gangsterschutz ist unten, also der Rollo. Und da kommt gerade so schön Luft rein und dann dieses Lied. Ja, und was gibt es noch Besseres außer der Aussage, nach Regen kommt Sonnenschein? Und deswegen hören wir jetzt Solomon mit After Rain Comes Sun. langsam erreichen wir wirklich das Niveau der letzten Sendungen. Ist auf jeden Fall ein fetter Track. Ich hoffe, dass ich die Erwartungen weiterhin aufrechterhalten kann mit dem nächsten Song, mit Wankelmut, und zwar Monuments. Bin mal gespannt, wie es euch gefällt. We'll be right back. Ja nicht, wie der Sommerhit letztes Jahr hieß. Für mich war er von Wankelmut, keine Ahnung nochmal, wie das Lied hieß, aber es war nicht Monuments, das hört ihr gerade eben. Und wir machen noch gleich weiter mit Jan Blomqvist, I Don't Think About You. Ja, könnte man eigentlich auch als Sommerhit benutzen, wenn man es will, muss man aber nicht. Obwohl, warum nicht? We'll be right back. Stelle viel mehr ein Versuch. Darin findet jeder zu kleinem Preis mein Gefühl für dich, schwarz auf weiß. Nee, ich schreibe dir ein Buch. Ja, und als nächstes gibt es Klangkarussell. Punches, two sides of the same coin. But with love. Drastic has happened. It is unimaginable. How this step was taken by people who had all the good intentions in the world. You may never have suspected even what has destroyed love. It is the continuous teaching of love that has destroyed. Hate is still pure. Love is not. When you hate, your hate has an authenticity. Leute, ich wurde da gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich vorhin wohl über einen Gangsterschutz gesprochen habe, aber es war natürlich der Pennerschutz gemeint und damit der Rollladen, der halt einfach zu meiner Terrasse führt, die dann die Stadt ist, so ungefähr. Whatever, ihr habt gerade gehört, Klangkarussell mit Netzwerk und wir machen gleich weiter mit Klangkünstler und Freudenträne. Gerade aufgefallen, wir senden jetzt schon über eine Stunde und es ist an der Zeit, ein paar Grüße loszuwerden. Da gehen meine ersten fetten Grüße erstmal gar nicht so weit, sondern nach Halensee. Da sitzt nämlich der gute Markus Vedestra. Und für den habe ich auch gleich noch einen Musikwunsch, den ich spielen werde, und zwar Avicii mit Wake Me Up. Ihr kennt ihn alle, das ist der Sommerhit schlechthin. Aber gut, hab das Motto ja der heutigen Sendung auch unter Sommerhits gestellt und von daher passt der Wunsch auch ganz gut rein. Ja, dann grüße ich hier im Studio Wedding live on stage den Rio, der ist auch da. Herzliche Grüße. Und dann gehen wir mal Richtung Westen und zwar in das schöne Saarland. Da grüßen wir keinen, der gerade zuhört, aber alle, die dann später das vielleicht auf Records hören. Und natürlich möchte ich meinen besten, meinen Bro nicht vergessen, Toni. Cool, dass du zuhörst. Demnächst gibt es auch eine Sendung aus Kontwig. Ja, jetzt weiß ich nicht eingefallen, wo raus, sondern aus Kontwig. Liegt ganz schön in der Pfalz gelegen und ich werde da auch runterfahren in Urlaub und freue mich auch jetzt schon wie Bolle drauf, denn eine Woche raus aus Berlin kann nie schaden und ich freue mich dann bei meinem Bro zu sein. Also fette Grüße runter nach Kontwig. Ja, und dann grüße ich auch nochmal hier in Berlin den Sebi, der hört nämlich auch zu. Viele liebe Grüße, ich denke gerne an die Zeit in der, wie hieß die Straße nochmal? Willi-Straße, genau, in Friedrichshain. Ja, jetzt habe ich auch die drei Zuhörer schon gegrüßt, die gerade live zuhören, eventuell noch Tanja, das wäre auch schön. Aber die ist ja mit Toni mitgegrüßt. Tja. Ich bin froh, wieder die Sendung machen zu können. Ich hoffe, dass die Technik immer besser wird, aber immerhin besser, wenigstens die Technik zu haben als gar keine. Wie gesagt, hier geht es jetzt erstmal weiter mit Klangkünstler, Freudenträne und danach Avicii, oh Gott, wie auch immer, Wake Me Up. We'll be right back.

Chemical Brothers, Electronic Weapon. Geht's jetzt weiter zu Miss Kitten, Kitten is High. Und das Lied von The Chemical Brothers hieß Saturate. Nur für die, die es interessiert. Kitten is high. Fate und Anthony Rota mit Spring Love. Ich weiß gar nicht, ob ich den Track überhaupt angekündigt habe. Ich glaube nicht. Habe ich auch nicht. Weiter geht's nach diesem fetten Track mit Oxia. Domino von Oxia. Ich glaube, das wird auch ziemlich fett, aber jetzt wollen wir es uns erstmal anhören. Roma Kanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik. Das war eine unserer neuesten Sendungen, oder ist, besser gesagt. Wir haben gehört von Wankelmut über DJ Kotze, Klangkünstler, The Chemical Brothers und Sven Fate bis hin zu im Moment Oxia mit Domino. Geht hier auch noch ein bisschen weiter. Zwei Songs habe ich noch für euch am Start. Mein Outro wird sein Trendmüller mit Moi. Die, die mich kennen, wissen, dass ich Trendmüller total feiere. Und jetzt gibt es erstmal noch Anja Schneider mit Belize. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich hoffe, dass euch die Sendung im Allgemeinen gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Ich denke mal, nächste Sendung, nächste Woche Donnerstag, wieder selber Stream, selbe Zeit. Ich möchte mich hier jetzt auch nochmal ganz persönlich bei Stefan bedanken, der mir durch seinen Support erst ermöglicht hat, dass ich jetzt wieder Technik habe, um hier zu senden. Vielen Dank an Stefan und im Moment ist er ja noch in Italien. Ich hoffe, er hat eine gute Zeit dort. Wir wünschen dir eine gute Rückreise. Ja, wie gesagt, das war's jetzt auch schon. Ihr hört jetzt noch Anja Schneider mit Belize und anschließend Trentemöller mit Moa. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt. Wir hören uns wieder. We'll be right back. We'll be right back.